Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Mitten in Islands Hauptstadt Reykjavik erregt ein ungewöhnliches Museum internationale Aufmerksamkeit. Das Penismuseum. Es beherbergt die weltweit einzige Sammlung seiner Art. Konservierte Penisse von rund 300 Säugetierarten. Ein menschliches Exemplar ist auch darunter. Well, yet's like with any other collection, you know. Das ist wie mit jeder Sammlung. Wenn du erst einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Das geht jedem ernsthaften Sammler so. Echte Leidenschaft gehört dazu. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht übertreibe. Yeah, you get a bit obsessed, of course, at times. Museumsdirektor Hörter Sigursson ist von klein auf von Penissen umgeben. Sein Vater hat die Kollektion vor Jahrzehnten begonnen. Durchaus keine schlüpfrige, sondern eine sehr handfeste Aufgabe. Denn mit Sex habe seine Sammlung nichts zu tun, sagt der Sohn. Well, it's about the limb itself, you know, the... Es geht ja um das Organ und nicht darum, was man mit einem Penis anstellt. Ich könnte auch Hände oder Füße sammeln. Hier im Museum ist es nur ein ganz gewöhnliches Körperteil. Eingelegt in Formalin, ausgestopft oder einfach nur luftgetrocknet. Penis reiht sich an Penis. Für den Hamsterpenis mit nur 2 mm liegt eine Lupe bereit. Die meiste Aufmerksamkeit erhält jedoch ein anderes Exponat, das gigantische Gemächt eines Blauwals. It's very big, you know, it's 1.7 meters in length. Mit 1,7 Metern mein größtes Ausstellungsstück und 75 Kilo schwer. Der Blauwalpenis ist größer als die meisten Besucher. Die lassen sich gerne daneben fotografieren. Was sich die Leute ganz genau ansehen, ist aber immer auch unser menschliches Exemplar. Then there's the human specimen, of course. It draws a lot of attention also. Bleich und verschrumpelt schwimmt der Penis des Homo sapiens in seinem Einmachglas. Angeblich ein ehemals sehr stattliches Exemplar aus Island. Hörter Sigursson? That's from an old gentleman who died in 2011 at the age of 95. Der Gentleman hat eine notariell beglaubigte Schenkungsurkunde lange vor seinem Tod verfasst. 2011 ist er dann mit 95 gestorben. Jetzt gehört mir sein Penis und sein Hodensack. Und wir haben 5 weitere Urkunden, die noch ausstehen. 2 Gentlemen aus den USA, einer aus England und 2 Deutsche. One from England and 2 from your lovely country, Germany. Den eigenen Penis zu verschenken, ist sicher eine höchst ungewöhnliche Geste. Aber dennoch war der Penis durchaus schon einmal eine willkommene Gabe, wenn auch nicht der eigene. Geschnitzt, getöpfert oder farbig bemalt, die alten Römer überreichten gern einen aufgerichteten Phallus, als Gastgeschenk zum Beispiel. Die Archäologin Stefanie Oehmke beteuert, ein Phallus-Präsent wäre durchaus nichts Unanständiges gewesen. Überhaupt nicht. Also mit Sicherheit wäre das was sehr Nettes gewesen, zumal wenn er handwerklich besonders schön gearbeitet gewesen wäre. Das hätte man dann auch noch geschätzt. Es gibt ja kleine Statuetten, an denen hängen gleich 5 Phalloi dran und die konnte man sich dann an die Decke hängen. Also heutzutage bringt man halt Kerzenständer jede Menge mit. Also auf gar keinen Fall etwas Anstößiges. Hurra, Penis! Der Penis als Glücksbringer. Es gibt eine Platte mit einem Phallus aus Pompeji, die hat eine Inschrift und da steht Hic habitat felicitas, also hier wohnt das Glück. Da haben wir mal so einen Hinweis, was damit gemeint ist. Stefan Ritter ist Professor für klassische Archäologie. Penisse als Öllämpchen, als Trinkgefäße, Windglöckchen und Amulette. In der Antike, rund um das Mittelmeer, ist der steife Penis ein ganz alltägliches Dekorationsobjekt. Ich denke ganz klar, dass sie wirklich zu dem Haushalt dazugehört haben. Die römische Gesellschaft oder auch die griechische Gesellschaft in der späteren Phase war eine sehr abergläubische Gesellschaft. Und die hatten für jeden Klimbim irgendeinen Gott und einen Held, den man da verehrte und den man an der Gürtelschnalle trug und in der Tasche mit dabei hatte und auf dem Helm geklebt hat, der Schutz und Unterstützung für jegliche Gelegenheit bot. Die Archäologin Stefanie Oehmke ist Expertin für den antiken Gott, der den Phallus buchstäblich zum Markenzeichen erhoben hat. Priapos heißt er bei den Griechen, Priapus bei den Römern. Unverblümt stellt er seine übergroß emporragende Männlichkeit zur Schau, auf Gemälden, als Statue und Statuette. Die Bildwelt des Priapos, die hängt sehr, sehr stark mit der dionysischen Bildwelt zusammen, die sich vor allen Dingen im privaten Kontext entfaltet hat. Also in Privathäusern, in privaten Gärten natürlich, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Also Sie werden auf dem Forum Romanum nicht unbedingt eine Priapos-Statue finden. Also da wird man sie wahrscheinlich auch nicht erwarten, sondern eher in einem privaten Kontext. Ist Priapus mit seiner offenherzig überbordenden Männlichkeit also so etwas wie ein antiker Sexgott? Das griffe zu kurz, denn er ist viel mehr als das. Er ist sicherlich immer irgendwo mit dem Sexuellen konnotiert gewesen, aber er ist natürlich auch über das Thema Fruchtbarkeit, was er mit vermittelt, mit dem Thema Reichtum verbunden gewesen und der Präsentation von Reichtum auch und wurde als Glücksbringer natürlich benutzt für jemanden, der sich einfach Erfolg im Leben gewünscht hat. Es ist jetzt nicht einfach nur so, dass man sagt, okay, derjenige, der so einen kleinen Anhänger an seinem Ledergurt trug, der wollte ein besonders potenter Mann sein. Nee, also es ging eher um was Ganzheitliches, also nicht nur ein potenter Mann, sondern einfach auch jemand, der reich wird, ne? Also aufgrund der Fruchtbarkeit und Fülle, die so ein Priapos-Zeichen verkörpern kann. Ursprünglich aus Kleinasien und über Griechenland kommend, erobert Priapus die Gärten und Herzen der Römer. Ein ländlicher Gott, ein Vegetationsgott, der sprießende Natur, Fülle und Fruchtbarkeit verkörpert. Sein aufgerichteter Phallus verspricht fertile Kraft, Vitalität und Lebenslust. Er ist ein Symbol für das wünschenswerte Ideal eines glückseligen Lebens. Von seinem steifen Penis einmal abgesehen, wird der Gott in vielen, ganz unterschiedlichen Variationen verehrt. Stefanie Oehmke? Es liegt daran, dass seine Bilder sich eigentlich in Anlehnung an die Darstellung von anderen Göttern entwickelt haben. Er hat zum Beispiel sehr, sehr starke Ähnlichkeit mit Pan oder er kann auch mal Ähnlichkeit mit einem Dionysos haben. Er ist sehr stark in diese dionysische Bildwelt eingebunden. Was von ihm am vertrautesten ist, ist eben der erigierte Penis oder der besonders große Phallos. Und es ist auch sehr vertraut, ihn mit einem Bart zu zeigen und mit einem etwas ausgemergelten Gesicht. So ein bisschen wie eben der Ziegengott Pan beispielsweise. Also schon in seinen Darstellungen zeigt sich, dass er sehr, sehr eng verwandt mit anderen kleineren und größeren Göttern ist. Das wirkmächtige männliche Glied wird kulturübergreifend im gesamten Mittelmeerraum auf ähnliche Weise verstanden. Überall gibt es Völker, die zum Penis aufsehen. In Griechenland werden zum Beispiel bei Dionysos-Prozessionen kunstvoll gestaltete meterhohe Phalli durch die Straßen getragen. Auch hier ist die Intention eindeutig, sagt Wilfried Stroh, Professor für klassische Philologie und Experte für antike Erotik. Das ist das Erste, was der Phallus darstellt. Das ist immer die Fruchtbarkeit. Die Grundbedeutung ist ja ganz natürlich. Das männliche Geschlechtsglied ist nun mal das Zeugungsglied, also symbolisiert es natürlich die Fruchtbarkeit. Und wenn man das verehrt und rumträgt, dann soll es das hervorbringen. Eine Darstellung, die all diese Aspekte vereint, materiellen Gewinn, reiche Ernten und ein Leben in Fülle, ist das berühmte Priapus-Wandbild in der antiken Ruinenstadt Pompeji. Es schmückt das Haus eines reichen Kaufmanns, die Casa dei Vetti. Zu sehen ist ein sich lässig an den Hauseingang lehnender Priapus, der sein prächtiges Gewand lüftet und ein kolossales Glied auf eine Waagschale legt. Der Archäologe und Pompeji-Experte Stefan Ritter? Und auf der anderen Waagschale liegt dann ein Geldsack. Ne? Da haben wir also diese Kombination von greifbarem Gewinn und Potenz, ja, Wohlergehen. Und unten steht dann noch ein riesiger Früchtekorb. Also da haben wir diese ganzen vielfältigen Funktionen mal zusammen. Ne? In diesem Haus wohnte also jemand, der aufgrund seiner männlichen Fähigkeiten ein wohlhabender Mann geworden ist. Und dazu gehörte in erster Linie Geschäftssinn. Besonders interessant in diesem Zusammenhang? Priapus steht im Eingangsbereich des Hauses. Der Gott hält sozusagen Wache. Der Hausbesitzer scheint den Passanten also auch zu signalisieren: Achtung, hier beginnt fremder Besitz. Vorsicht, Penis! Bis hierher und nicht weiter. Phallische Objekte können durchaus auch so etwas wie eine Warnung sein. Sie sind erhalten als Wasserspeier, als Relief, mal ins Straßenpflaster eingelassen oder von einer Häuserfassade steil abstehend. Stefan Ritter? Wir haben in Pompeji sehr viele Platten mit Phallusdarstellungen, die an Häusern angebracht sind. Wir haben es auch am Straßenpflaster von den örtlichen Guides immer als Hinweisschild zum Bordell gedeutet. Ist aber Unsinn, weil an den Wänden ist es das eben auch nicht, sondern es ist Unheilabwehr, die damit gemeint ist. Und das Gleiche haben wir dann in diesen merkwürdigen Konstrukten dieser Windspiele, wo Glöckchen an einem Phallus aufgehängt sind. Der Phallus soll also sehr konkret Diebe vertreiben, aber auch im übertragenen Sinn drohendes Unglück abwenden. Die abschreckende Wirkung kann sogar noch intensiviert werden, wenn das Organ leuchtend rot angemalt wird. Es hat was mit dem bösen Blick zu tun, der abgehalten werden soll. Es gibt auch Phallusdarstellungen mit Augen, also Phalloi, die auch wirklich beliebt sind, und die jemanden erschrecken. Die abschreckende Wirkung der Phallusdarstellungen hat sogar einen eigenen systematischen Begriff, apotropäisch. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Unheil oder Schaden abwendend. Der klassische Philologe Wilfried Stroh: Das ist nun außerordentlich wichtig in der ganzen antiken Kultur. Der Phallus, der apotropäische Phallus, dem dienen wohl die Phallei an den Härmen, die überall aufgestellt sind. Eine sonderbare, für uns gar nicht richtig verständliche Sache. Aber zum Beispiel auch die Kinder haben einen Phallus um den Hals hängen, entweder offen oder in einer Bulla drin, in einer Kapsel drin und so weiter. Alles ist voll mit Phallei und die sind fast immer apotropäisch gedacht. Es sind Schutzamulette. Als Herme bezeichnet man in der antiken Kunst einen Steinpfeiler mit aufgesetztem Kopf. Namensgebend ist der berühmte Götterbote der Griechen. Also ursprünglich soll es ein bloßer Steinhaufe gewesen sein. Das ist einfach eine Säule, die sich nach unten zu leicht verjüngt. Obendrauf ist ein Gott. In der Regel sollte es eigentlich sein, dem Namen nach, ein bärtiger Hermes. Und dann unten ist dann der Phallus. Wobei ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen mit Phallus, weil die immer abgehauen sind. Also das ist so Pech. Also immer sehe ich das ohne, aber der war schon dran. Ein aufgerichtetes männliches Geschlechtsteil an einem ansonsten glatt polierten Pfeiler mutet heute kurios an. Doch denken wir an die uralte Funktion von Hermen als Markierung und Grenzstein, ergibt sich eine mögliche Deutungsfährte. Die phallische Darstellung scheint der Demonstration von Besitzansprüchen gedient zu haben, auch wenn die Experten über die genauen Zusammenhänge im Dunkeln tappen. Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen mal, dass zur Fruchtbarkeit auch gehöre die Abwehr von störenden Einflüssen. Und daher komme das Apotropäische. Aber so richtig überzeugt hat mich das nicht. Ich weiß es einfach nicht, wie es dazu kommt. Aber bei uns, der Stinkefinger kommt ja auch wohl daher, vermute ich. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Der Stinkefinger als moderne Erscheinung eines antiken Abwehrzaubers? Eine Art Drohgebärde? Vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Die vergleichende Verhaltensbiologie hat schon in den 1960er Jahren auf eine augenfällige Parallele zu den Hermenpenissen hingewiesen. Im Tierreich präsentieren die Männchen einiger Primatenarten provozierend ihr Geschlechtsteil, um fremde Artgenossen fernzuhalten. Nähert sich ein unbekanntes Männchen, schwillt der bunt gefärbte Penis an und wird rhythmisch hin und her geschwenkt. Die aggressive Drohung wird sofort verstanden. Dieses Revier ist besetzt. Die Verhaltensforscher nennen dieses phallische Imponiergehabe auch Wuterektion. und sie finden Parallelen bei Naturvölkern auf der ganzen Welt in Form von Peniskapseln und Penisköchern. Möglicherweise ist die Drohgebärde mit dem Phallus also ein uraltes stammesgeschichtliches Erbe, das wir bis heute mit den Primaten teilen. Alle Achtung, Penis! Das Machtsymbol. Das aufgerichtete Glied kann also nicht nur für Glück, sondern auch für Abwehr stehen. Eng damit verbunden ist der Penis als aggressives Machtsymbol und Rangdemonstration. Aus dem antiken Rom kennen wir sogar eine spezielle literarische Gattung, die dies geradezu zelebriert, die Carmina Priapea, eine Sammlung von knapp 100 Gedichten, die ein anonymer Autor zusammengetragen hat. Ihren Namen hat sie von Priapus, dem Gott mit dem übergroßen Glied. Aus diesen Gedichten erfahren wir, was der so heiter anmutende Gartenwächter mit einem Eindringling macht, wenn er ihn erwischt. Zur Strafe vergewaltigt er ihn. Der Latinist Wilfried Stroh: Das Einsetzen des Phallus im Sexualverkehr, vor allem unter Männern, dient dazu, den anderen zu demütigen. Das ist etwas, was ganz verbreitet und selbstverständlich ist. Die Homosexualität an sich ist weniger anstößig, als eben, dass jemand sich von einem anderen gebrauchen lässt. Wobei es dem Gott Priapus gleichgültig ist, ob ihm ein Mann, eine Frau oder ein Knabe in die Hände fällt. Mit der entsprechenden Strafe nehmen es die Gedichte dann aber sehr genau. Die Detailfreude, mit der solche mythischen Strafvergewaltigungen zelebriert werden, wirkt für uns heute befremdlich, wenn nicht sogar abstoßend. So wird keinem Geringeren als Ovid dieses beliebte Gedicht zugeschrieben, das verblümt unverblümt Analverkehr beschreibt. Obscure poteram tibidicere, da mihi quod tu desligit assidue. Freilich, sagt hier ein Mann einem Jungen, ich kann schon poetisch fein verschlüsselt um dich werben, aber eigentlich bin ich doch eher einfach gestrickt und sage deshalb in schlichtem Latein. Simplicius multos, da pedicare latine dicere. Lass dich doch von hinten stoßen. Abgeschlafft. Der Penis auf dem Rückzug. Eine Frage muss auf jeden Fall noch geklärt werden. Nachdem bislang vor allem die Rede war von übergroßen und erigierten Penissen, warum haben die antiken Statuen von eindrucksvollen Männern eigentlich ein so betont kleines Gemächt? Der Archäologe Stefan Ritter klärt auf. Tatsächlich bei allen Statuen von Heroen, von Göttern, von Kaisern und von sonst wem ist dieses Teil sehr klein. Und das hängt damit zusammen, dass man es einfach bei solchen Statuen nicht mit Bedeutung aufgeladen hat, weil man diesem Teil keine sonderliche Aussagekraft zugeteilt hat. Das heißt, obwohl die Ehrenstatue nackt ist, spielt das Glied eigentlich keine Rolle. Überhaupt folgt das nicht erigierte Glied in der antiken Kunst ganz eigenen Gesetzen. Der Penis wird entweder klein gehalten, weil man ihn in diesem Kontext für unbedeutend hält, oder er wird richtig groß gemacht. Wir haben dann die aufgerichtete Variante und die hängende Variante beim großen Penis, auch ganz interessant. Der aufgerichtete steht für Potenz, Priapos, den haben wir bei Pan und in anderen Zusammenhängen, bei Saturn auch manchmal. Der hängende lange Penis hat eine völlig andere Bedeutung, seit dem Griechischen schon, das ist diffamierend. Das haben wir bei Sklaven vor allem oder bei Krüppeln. Die haben einen langen, manchmal bis zum Boden hängenden Penis, der sie dann den Tieren angleicht. Ganz großer Unterschied, ob er hängt oder ob er steht in der Bilderwelt. Also halten wir fest, nur der aufgerichtete Penis ist in der Antike verehrungswürdig. Und darin liegt auch der Keim für sein Verschwinden in der Öffentlichkeit. Das Christentum wusste mit solchen naturnahen Fruchtbarkeits- und Glücksgöttern nichts anzufangen. Stefan Ritter? Also wir haben noch ikonografisch das Weiterleben solcher Figuren. Der Pan, dieser boxfüßige Hirtengott mit seinen Ziegenhörnern und diesen Hufen, das geht dann in die Ikonografie des Teufels über. Also es wird sofort in diese negative Ecke abgeschoben und da konserviert bis heute. Und sobald ich das mache, sobald ich mit moralischer Bewertung auch an dieses Teil herangehe, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, meine Fantasie spielen zu lassen. Und das ist der Punkt. mit dem wir bei aller Aufgeklärtheit, die wir uns immer zuschreiben, ja bis heute zu tun haben. Nicht? Also das Vorzeigen des Penis im erigierten Zustand ist einfach nicht statthaft. Wir haben in Filmen alle möglichen Scheußlichkeiten und Folter, das ist alles kein Problem, das zu zeigen. Aber ein erigierter Penis hat selbst in einem Softporno nichts zu suchen. Und das Gegenteil ist dann der Porno, der dann aber eben nicht in der Öffentlichkeit angeguckt wird, und da ist der Phallus dann plötzlich der Hauptakteur. Ja? Und diese Aufspaltung ist vollkommen absurd eigentlich kulturgeschichtlich. Ist also das Christentum am Niedergang des Phallus schuld? Wahrscheinlich schon. Wilfried Stroh beschreibt den Unterschied zwischen der neuen christlichen Auffassung und den alten heidnischen Kulten. In all diesen Kulten ist ein Kult des Geschaffenen, der Schöpfung statt des Schöpfers. Und die Götter sind ein Teil der Welt und so weiter. Und da setzt sich das Judentum und das Christentum ganz stark ab. Und darum ist immer eine grundsätzlich andere Einstellung in einer christlich-jüdischen Kultur gegenüber der heidnischen Kultur, wo eben alles voll von Göttern ist. Der ganze Bereich der Sexualität, das ist ja das Wunderbare, das ist ja alles Religion. Bei uns undenkbar. Kein Wunder also, dass in Kulturen, die das Christentum nicht geprägt hat, Peniskulte und Penisdarstellung bis heute gang und gäbe sind, ob beim Phallus-Festival in Japan oder bei der Linga-Verehrung in Indien. In den westlichen Gesellschaften dagegen hat das Erbe des Christentums dafür gesorgt, dass die Herrschaft der phallischen Götter eindeutig zu Ende ist, trotz aller moderner Aufgeklärtheit. Ein letztes Refugium ist den Penissen im Abendland freilich noch geblieben. Am Rande der bewohnbaren Welt, in einem frechen Museum auf Island für Säugetierpenisse. Dort kümmert man sich heute um die ganz großen und die ganz kleinen Exemplare und sogar noch um eine ganz besondere Sensation, einen unsichtbaren Elfenpenis. Hörtur Sigurðsson, Direktor des Penismuseums in Reykjavik. Viele isländische Sagen erzählen von Trollen und Elfen. Auf Isländisch sagen wir, die versteckten Wesen. Elfen sind unsichtbar. Wir haben ein besonders feines Exponat und bewahren es in isländischem Quellwasser auf. Fine example. It's preserved in Icelandic spring water. Sie hörten? Penis. Penis? Penis. Der Kult um das beste Stück. Von Priska Straub. Es sprachen Irina Wanka und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Christine Frey. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.